Anoint you! Wutpilger-Streifzüge. Ich hörte sagen. Fragmente aus Politik und Kultur. Herzlich willkommen zu einer Ausgabe der Sendereihe Wutpilger-Streifzüge. Eine Sendereihe, die einmal im Monat bei Radio Korax, Radio Lotte, FSK und Querfunk zu hören ist. Für Radio Korax ergibt sich mit dieser Ausgabe ein neuer Senderhythmus. Zu hören ist die Sendung ab nun an jedem ersten Sonntag ab 17 Uhr. Bei den anderen Radios bleiben die Sendezeiten gleich und sind den jeweiligen Programmplänen zu entnehmen. Dies ist die erste neue Wutpilger-Ausgabe in diesem Jahr. Von Januar bis März war nichts Neues rauszuholen. Umso schießwütiger soll es in dieser Ausgabe zugehen. Ihr hört zweierlei. Wir wollen hier einerseits eine Auseinandersetzung mit dem 100. Jubiläum des Kapp-Putsches führen. Und mehr noch mit dem 100. Jubiläum des Generalstreiks, der den Kapp-Putsch niederrung. Für die Hörerinnen und Hörer in Halle wird dies auch eine Auseinandersetzung mit der Geschichte ihrer Stadt sein. Die Leute, die in Hamburg, Weimar und Karlsruhe zuhören, seien dazu angeregt, zu graben, wo sie stehen und sich mit der Geschichte ihrer jeweiligen Städte auseinanderzusetzen. Der Revolutionszyklus von 1918 bis 1923 hat in den meisten Städten Deutschlands seine Spuren hinterlassen. Der zweite Teil der Sendung wird in einer Leseempfehlung bestehen. Im März diesen Jahres ist die 7. Ausgabe des Magazins Kunst, Spektakel und Revolution erschienen. Es soll hier einen hörbaren Eindruck dieses Heftes geben. Das ist der Plan für diese Ausgabe von Wutpilger Streifzüge. Am Mikrofon begrüßt euch Lukas Hohlfeld und wir beginnen mit dem Einfachen, das schwer zu machen ist: Lob des Kommunismus. Was spricht gegen den Kommunismus? Er ist vernünftig, jeder versteht ihn. Er ist leicht. Du bist doch kein Ausbeuter, du kannst ihn begreifen. Er ist gut für dich, erkundige dich nach ihm. Die Dummköpfe nennen ihn dumm und die Schmutzigen nennen ihn schmutzig. Er ist gegen den Schmutz und gegen die Dummheit. Die Ausbeuter nennen ihn ein Verbrechen. Wir aber wissen, er ist das Ende der Verbrechen. Er ist keine Tollheit, sondern das Ende der Tollheit. Er ist nicht das Chaos, sondern die Ordnung. Er ist das Einfache, das schwer zu machen ist. Genau 100 Jahre ist es her, dass die Weimarer Republik von einem ersten rechtsradikalen Putsch in größerem Maßstab in Frage gestellt wurde. Im März 1920 versuchten rechte Militärs, die Regierung der Weimarer Koalition abzusetzen und eine rechte Diktatur einzusetzen. Der Regisseur und Autor Klaus Gietinger schildert, wie dieser Putschversuch sich in der Dynamik der Anfangsjahre der Weimarer Republik angebahnt hat. Also es war tatsächlich so, dass aufgrund der revolutionären Bewegung in der Arbeiterschaft als Gegenbewegung sind die Freikorps entstanden. Und die Freikorps waren jetzt nicht völlig frei, ja, sondern das waren zum großen Teil Offiziere, Studenten und zum Teil auch natürlich ganz viele Bürgerliche und Arbeitslose, zum Beispiel auch Handwerker, Bauern, die durch den Weltkrieg auch ja irgendwie führungslos geworden waren. Ja. Und die haben sich jetzt neue Führer gesucht und waren natürlich antibolschewistisch und antispartakistisch. Und diese Freikorps, die wurden immer größer, die haben auch zusammengearbeitet mit der Führung der SPD. Die haben diese Aufstände niedergeschlagen und die waren sehr zahlreich. Also das waren an die 450 bis 500.000 Soldaten, ja, die sehr autoritär geführt wurden. Und die sollten jetzt reduziert werden. Und das Verrückte ist ja auch, die haben zusammengearbeitet mit der Führung der SPD und es gab also ganz viele militärische und paramilitärische Verbände, es gab Zeitfreiwillige, ja, es gab Einwohnerwehren, es gab sogar sowas wie Wehrbauern, ja, und diese ganzen Truppen, die sollten jetzt nicht, weil die SPD es wollte, sondern weil die Alliierten, also die Entente hat man das genannt, es wollten, die sollten reduziert werden und sollten abgeschafft werden und es sollte nur ein 100.000 Mann Heer übrig bleiben und das hat natürlich diesen Militärs überhaupt nicht gepasst, weil die natürlich wieder in Richtung Imperialismus wollten. Und sie fühlten sich getäuscht von der SPD und sie sind tatsächlich auch von der Führung der SPD getäuscht worden. Die haben denen immer gesagt, ihr könnt bleiben, ja, die Freikorps können bleiben. Und die Alliierten haben eben natürlich als Gewinner des Krieges gesagt, nee, die müssen jetzt weg, das ist eine Bedrohung für uns. Und gleichzeitig war ja auch eine Volksbewegung da gegen diesen Militarismus, ja, die gesagt hat, vor allem natürlich in der Basis der SPD und der USPD und natürlich auch in der KPD, die gesagt haben, wir wollen eine Milizarmee oder wir wollen sogar die Bewaffnung der Arbeiter. Denen wurde das alles auch versprochen, auch im Räterkongress im Dezember 1919 wurde sozusagen auch mit den Stimmen der SPD-Basis bestimmt, dass es eine demokratische Armee geben sollte. Das wurde alles nicht eingelöst. Gleichzeitig sollten sich aber jetzt doch die Militärs reduzieren auf eine kleine Armee. Und da haben die natürlich rebelliert, ja. Und wie gesagt, Papst war einer der Ersten, der gesagt hat, wir machen jetzt eine Diktatur und als oberste Diktatoren nehmen wir den Noske, ja, also den Reichswehrminister von der SPD. Papst musste dann zurückstecken, er hat dann, als dieser erste Putsch nicht geklappt hat, seinen Abschied genommen, hat aber dann eine nationale Vereinigung gegründet. Da haben sich die ganzen Reaktionäre versammelt, ja, und haben auf einen Putsch hingearbeitet, ja. Und als dann die letzten beiden großen Freikorps, das war die Brigade, Marinebrigade Erhard und die Marinebrigade Löwenfeld, als die dann den Auflösungsbefehl von Noske gezwungenermaßen bekommen haben, ging es dann los. Da hat dieser General Lüttwitz, ja, der war einer der obersten Generäle, der hat dann gesagt, nee, das macht er nicht mit, er löst eben diese Marinebrigaden nicht auf und er möchte eben den Reichspräsidenten praktisch als eine Art Diktator haben. Und dann, als eben Noske und auch Ebert ihm das nicht zugestanden haben, sind diese Truppen auf die Hauptstadt marschiert und haben erstmal die Regierung vertrieben, die sogenannte Weimarer Koalition. Der Kapp-Lüttwitz-Putsch von 1920 wurde vom größten Streik der deutschen Geschichte verhindert. SPD, USPD, Gewerkschaften und Betriebsräte riefen zum gemeinsamen Generalstreik auf, an dem sich etwa 12 Millionen Menschen beteiligten. Die KPD stand dem Geschehen zunächst skeptisch gegenüber, beteiligte sich dann aber ebenfalls am Streikgeschehen. Der Generalstreik legte das ganze Land lahm und somit auch die Infrastruktur der Putschisten. Diese mussten nach nur 5 Tagen aufgeben. Die Kämpfe zwischen Reichswehr und Freikorps auf der einen Seite und den spontan gebildeten Arbeitermilizen auf der anderen Seite dauerten zum Teil aber noch bis Ende März an. Zum Teil, weil es eine unklare Nachrichtenlage über das Putschgeschehen gab, zum anderen, weil Arbeiterinnen und Arbeiter mehr wollten als nur die Verhinderung des Putsches. Diese Kämpfe haben auch die Geschichte der Stadt Halle maßgeblich geprägt. Arbeitersöhne am Galgenberg schossen die letzten Patronen. Der Feind kam mit Panzern und Artillerie und Landjägerbataillonen. Noch sind wir da, noch können wir schießen, wir geben die Waffen nicht her. Wir werden weiterleben, unsere rote Fahne heben, rot am besten geben die Waffen nicht her. Halle, Freitag, den 20. März 2020. Aufgrund der Corona-Pandemie sind in Halle bereits Kitas, Schulen und die Universität geschlossen. Auch öffentliche Veranstaltungen sind abgesagt. Eigentlich sollte an diesem Tag ein Vortrag in Halle stattfinden, ein Vortrag von Bernd Langer über Kapp-Putsch und Gegenwehr im Jahr 1920. Bernd Langer ist seit den 80er Jahren in der autonomen Szene organisiert. Immer wieder forscht er auch zur Geschichte der Arbeiterbewegung und setzt diverse Geschichtsprojekte um. Der Tag, 20. März, ist nicht zufällig gewählt. In der Schlucht vom Galgenberg hat in der Nacht vom 20. auf den 21. März 1920 eine der entscheidenden Auseinandersetzungen zwischen Arbeitern und Reichswehr in Halle stattgefunden. Weil der Vortrag nicht stattfinden kann, trifft sich stattdessen eine Handvoll Leute in der Galgenbergschlucht zu einem kleinen historischen Spaziergang und hält den gebotenen Sicherheitsabstand selbstverständlich ein. Wir haben heute den 20. März, vor genau 100 Jahren, waren sozusagen die Bürgerkriegskämpfe in Halle auf dem Höhepunkt. Halle spielte auch im Reichsdurchschnitt eine herausragende Rolle bei diesen Auseinandersetzungen. Ihr habt sicherlich schon mal was von der Roten Ruhrarmee oder so gehört, aber da konnte Halle locker mithalten. Also hier haben die Arbeiter Wehren sogar gewonnen. Kurz was zur Geschichte an sich. Am 13. März ging es los, wurde in Berlin die Marinebrigade Erhard, marschierte ein Freikorps von ungefähr 6.000 Soldaten und Generalwalter von Lüttwitz und der Generallandschaftsdirektor Wolfgang Kapp wollten also einen rechtsradikalen Putsch umsetzen, also eine Militärdiktatur ausrufen und die Errungenschaften der Novemberrevolution rückgängig machen. Dagegen hat sich spontan sozusagen die Bevölkerung erhoben in der Form, dass man einen Generalstreik organisiert hat. Die Gewerkschaften und anderen Organisationen haben dann natürlich mitgemacht, aber diese Bewegung ging also quer von der Bevölkerung aus. 12 Millionen Leute sollen gestreikt haben, dazu kommen aber noch viele andere, die mitgemacht haben. Auch selbst Geschäftsleute haben ihre Geschäfte geschlossen gehalten. Es war so eine richtige, von der Basis ausgehende Aktionsfront. Für mich so eine Art Urknall des Antifaschismus, also alle zusammen und die Rechten kommen nicht durch. Kamen sie dann auch nicht. Schon am 17. nach 100 Stunden brach dieser Putschversuch am Generalstreik unter Unfähigkeit der Putschisten. Es kommt beides so ein bisschen zusammen. Lüttwitz ist nach Ungarn abgehauen, Kapp nach Schweden. Und die ganzen Armeeleute, die mitgemacht haben, die ganzen Einheiten haben sich der Reichswehr wieder unterstellt. Früher war Deutschland noch mehr als heute sehr föderativ, also sehr unterschiedlich von den regionalen Gegebenheiten her. Es brach dann praktisch im Zusammenhang mit der Abwehr des Kapp-Putsches so eine Art Bürgerkrieg aus. Es hatte damit zu tun, dass zur Abwehr des Putsches nicht nur gestreikt worden ist, sondern auch Volks- oder Arbeiterwehren. Es gab da verschiedene Bezeichnungen, spontan entstanden sind. Es war ja erst anderthalb Jahre der Erste Weltkrieg vorbei. Fast jeder männliche Deutsche hatte eine militärische Ausbildung und Waffen waren noch im Umlauf. Also von daher war das so ein bisschen der Trend der Zeit, dass man sich dann von den Militärs dann nicht einfach die Butter vom Brot nehmen sollte. Es wurden jedenfalls spontan organisierte Arbeiterwehren ins Leben gerufen. Und die Auseinandersetzungen eskalierten eigentlich erst nach Ende dieses Putsches, also ab dem 17. März. In Halle war es so, dass hier ein Major, glaube ich, war es Hermann von Czestwitz, oder wie es auch immer ausgesprochen wird, mit CZ geschrieben, das Kommando über 1500 Soldaten hatte. Das war die größte Garnison in Halle-Merseburg, also im Bezirk Halle-Merseburg. Und dazu kamen noch ungefähr 3000 von Zeitfreiwilligen und Einwohnerwehren, sodass er also an die 4000 Soldaten aufbieten konnte. Die Garnison war super ausgerüstet. Es gab einen Panzerzug, es gab Panzerautos und alles, was das Militär hatte, Granatwerfer und dergleichen mehr. Dieser Oberst hat zunächst sich ein bisschen, ja, nicht so eindeutig verhalten. Er hat die Vorgaben, die Lüttwitz gemacht hat, also gegen den Streik und so weiter, durchgesetzt. Er hat die öffentlichen Gebäude besetzt. Daraufhin hat vor allen Dingen die Linke reagiert, damals vor allen Dingen vertreten durch die USPD, die sich ja von der SPD abgespalten hatte. Es gab Demonstrationen, Aufrufe zum Generalstreik. Auch die Stadt selber, also der Stadtverwaltung, hat sich gegen den Putsch ausgesprochen. Das heißt, die Putschisten waren politisch ziemlich schnell isoliert. Man muss sich das so vorstellen, damals gab es ja kein Deeskalationsteam oder irgendwelche Absperrungen jetzt zwischen den Soldaten und den Leuten, die da protestiert haben, sondern wer wollte, konnte also direkt rangehen und man ging natürlich auch direkt ran. Und dann wurde hier und da mal geschubst, dies und das passierte. Und das dauerte also nicht lange. Und an einigen Stellen schossen die Soldaten zwischen die Menge. Da gab es schon die ersten Toten. Der Oberst hat sich aber zurückgehalten. Wie gesagt, hat sich nicht offen auf die Seite der Putschisten gestellt. Und als am 17. dann klar war, der Putsch bricht zusammen, haben sich die Soldaten dann, sollten sich zurückziehen. Und im Grunde genommen wäre das mit relativ wenig Aufwand sozusagen, wäre der Putsch erledigt gewesen. Aber jetzt hatten die Linken mobilisiert rings um Halle, von Staßfurt überall aus der ganzen Gegend, zogen jetzt Arbeiterwehren, die sich lokal gebildet hatten, in die Stadt. Man schloss sich spontan an, es war ja keine Organisation vorher da. Die Leute brachten Waffen mit und haben sich dann einfach nach Halle begeben und haben sich dort Leuten angeschlossen, die auch Waffen hatten. Das hat überraschenderweise sehr gut geklappt, weil die, wie gesagt, alle im Krieg gewesen waren. Es gab auch Leute, die Unteroffiziere und sowas waren. So diese Sachen hat man so im unteren Bereich hingekriegt. Es gab allerdings bei der Arbeiterschaft keine Offiziere, was sich dann zum großen Nachteil herausgestellt hat. Es gab also niemanden, der jetzt größere Truppenkontingente da hätte führen oder koordinieren können. Diese Spontanität und die Wucht des ersten Momentes war auf der Seite dieser Arbeitertruppen und die haben also dann in Halle tatsächlich hatten eigentlich große Teile von Halle unter Kontrolle gebracht. Wie gesagt, es hat eigentlich erst angefangen am 18., als das schon zu Ende war. Man hat nämlich jetzt gesagt, der Kapp ist abgehauen, Lüttwitz auch, die Regierung ist wieder an der Macht. Es war aber Generalstreik, das heißt, es schienen keine Zeitungen. Welche Meldungen jetzt wahr waren oder nicht wahr waren, konnte man fast nicht, also war man auf sich selbst angewiesen. Man glaubte eben vor allen Dingen den Flugblättern, die hier und da rauskamen und das, was man sah. Es gab keinen Rundfunk, das war damals noch nicht entwickelt, sodass der Termin, ob es jetzt wirklich der Streik abgebrochen war, ob der Putsch gescheitert war, völlig unklar war und die Leute einfach weitergemacht haben in dem Glauben, dass eben der Putsch noch nicht beendet war. Und die Soldaten hatten sich ja vorher auf die Seite praktisch der Putschisten gestellt. Das waren die gleichen Soldaten, die an den gleichen Ecken standen und so weiter. Das war also für die Leute nicht durchsichtig. In Amdorf gab es ein größeres Munitionsdepot. Es hieß, in Amdorf wäre eine Arbeiterwehr angekommen. Dieser Oberst hat da Soldaten hingeschickt und hat gesagt, das müssen wir unter Kontrolle kriegen. Und da hat sich gleich zwischen der Arbeiterwehr und diesen Soldaten eine Schießerei entwickelt. Und daraus entwickelt sich jetzt ziemlich schnell, in unglaublicher Dynamik, eine richtige Auseinandersetzung. Die Arbeitertruppen versuchten dann immer weiter nach Halle hineinzukommen. Und es gelang dann tatsächlich, man weiß nicht, wie viele Leute das gewesen sind, am 20. jedenfalls das Militär in Halle einzuschließen. Die Arbeiterwehr hatte einen Ring um Halle praktisch zustande gebracht. Die Militär drin hatte um Hilfe gerufen, von außen versucht, irgendwelche Truppen reinzukommen. Aber die kamen nicht rein, von innen kam man nicht mehr raus. Und das war die Situation am Abend des 20. Und wenn die Arbeiterwehren jetzt koordiniert gewesen wären und ein paar Offiziere gehabt hätten, wäre wahrscheinlich auch noch mehr möglich gewesen. Aber dann kam zur Rettung für die Reichswehr die Nacht. Und nachts hat man damals nicht gekämpft, das hatte man, also war Waffenruhe. Und da haben sich die Arbeiter zurückgezogen, haben viele Sachen geräumt, wie zum Beispiel den Zooturm. 40 Meter hoch ist ja der größte Punkt damals gewesen, zumindest in Halle. Das haben sie alles geräumt, haben sich zurückgezogen, wollten am anderen Tag dann also wieder angreifen. Das hat die Reichswehr mitgekriegt, die haben all diese Punkte besetzt und haben dann gesagt, wir wollen uns jetzt am 21. sozusagen, wollen wir uns hier jetzt diesen Ring durchbrechen. Und das haben sie dann auch gemacht am 21. mit Granatwerferfeuer und so weiter. Die Stellungen, erkannten Stellungen unter Feuer genommen. Die haben es auch geschafft, das aufzurollen. Jetzt mussten sich die Arbeiterwehren zurückziehen. Die kamen in eine ziemlich bremsliche Situation. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, das jetzt abstrakt so darzustellen. Müssen wir jetzt, also praktisch schon eine Zangenaktion hatten die geplant und wollten viele verhaften oder gefangen nehmen. Um das zu vermeiden, brauchte man eine Nachhut, die diese Reichswehr aufzuhalten hatte. Und diese Nachhut war klar, würde größere Verluste haben und müsste sich praktisch für die anderen aufopfern. Und dann hat sich die Jugendabteilung gemeldet. Also die Leute waren alle Anfang 20, keiner älter als 23. 20 sollen es gewesen sein, so ist es jedenfalls überliefert. Die haben sich hier am Galgenberg dann eingegraben und haben der Reichswehr einen erbitterten Kampf geliefert. 10 von ihnen sind im Granatwerferfeuer umgekommen. Dann hat die Reichswehr diese Gräben gestürmt, hat noch ein paar erschossen. Also 8 sind erschossen worden, 10 sind erschossen worden, 8 waren teilweise schwer verletzt und 2 sind in Gefangenschaft geraten. Also von den 20 ist praktisch keiner davongekommen. Das ist die Geschichte von diesen 20, die dann aber durch ihre Aktion den anderen den Rückweg sozusagen ermöglicht haben. Dadurch sind die anderen weggekommen. Himmel und Erde begruben uns, Donner der weißen Brigaden. Wir deckten den Abzug der Roten Armee bis hinter die Nordbarrikaden. Noch sind wir da, noch können wir schießen, wir geben die Waffen nicht her. Wir werden weiterleben, unsere rote Fahne heben, roter Misten geben die Waffen nicht her. Nicht nur am Rand der Stadt, sondern auch in der Innenstadt von Halle kam es im Jahr 1920 zu heftigen Auseinandersetzungen. Im Zuge der Kämpfe um den Kapp-Lüttwitz-Putsch wurde etwa an der Ecke Kleine Klausstraße, Olearius-Straße das Pflaster aufgerissen und eine Panzersperre errichtet. Im Rosengarten kam es zu erheblichen Zerstörungen. Zum Teil kann man auch heute noch vereinzelt Spuren dieser Auseinandersetzungen in Halle entdecken. So ist an der Ecke Burgstraße, steiler Berg, über einer Garageneinfahrt eine Gedenkplatte angebracht, auf der zu lesen ist: In dem Abwehrkampfe der hallischen Arbeiter gegen die Kapp-Putschisten wurde hier der Jungkommunist und Mitbegründer der KPD Spartakusbund Halle, Willi Tschammer, am 18. März 1920 ermordet. Es ist so gewesen, dass, wie gesagt, die Leute sich da einfach eingefügt haben in diese spontan entstandene Miliz. Er hat da mit einem Maschinengewehr, das waren teilweise recht wenige Leute nur, der hat ein Maschinengewehr, waren nur 2 Leute. Sein Kumpel ist dann irgendwann auch verletzt worden und weg. Und dann hat er da alleine 1,5 Stunden die Reichswehr aufgehalten, weil das so eine Ecke war, wo man also da taktisch gut schießen konnte. Das ging dann so lange gut, bis die Reichswehr das raus hatte, dass da einer einzeln schießt. Und dann haben sie einen Scharfschützen angesetzt und der hat den in den Kopf geschossen. Er ist noch ins Krankenhaus gekommen, aber recht bald dran gestorben. Willi Tschammer war so ein normaler Malocher-Typ, Transportarbeiter, 23 Jahre alt, als er gestorben ist und hatte sich damals so in der Zeit der KPD angeschlossen, aber jetzt kein Ideologe oder so, ein ganz normaler Typ war das halt. Doch zurück zur Schlucht am Galgenberg. In den 1950er Jahren wurde hier eine Gedenkanlage errichtet. Noch heute ist hier eine Gedenkplakette zu finden, wenn auch mit Graffiti übersprüht. Zu lesen ist dort: Ehre den im Kampf gegen die Kapp-Putschisten im März 1920 gefallenen Helden vom Galgenberg. Sie starben für die Befreiung der Arbeiterklasse. Hier sind wir vor der Platte 1958, wie wir sehen, aufgehangen und im Stile der Zeit wird von der Befreiung der Arbeiterklasse gesprochen. Trotzdem eine Erinnerung an diese Tage. Ich will noch mal kurz zurückkommen. Also am 18. März fangen die schweren Auseinandersetzungen in Halle an. In Amdorf hatte ich schon erwähnt. In Amdorf ist auch sogar so, gibt da Beschreibungen, dass da richtig Schützengräben nachher angelegt werden. Und sogar der Panzerzug, den die Reichswehr zur Verfügung hat, eingesetzt werden soll. Da werden die Schienen von den Arbeitern weggerissen und so weiter. Das ist schon eine recht, also eine richtig kriegerische Auseinandersetzung. Das ist nicht nur eine Schießerei, wollte ich damit nur kurz sagen. Also es gibt richtig eine Schlacht, die geschlagen wird. In der Innenstadt, wie gesagt, koordinieren sich dann die Kämpfer. Ich muss jetzt von Kämpfern reden, das würde ich vielleicht auch nochmal kurz klar machen. Diese Arbeiterwehr besteht praktisch nur aus Männern. Das hat meines Erachtens mit der Zeit zu tun. Es gibt nur in Eisleben eine Beschreibung, wo eine Frau am Maschinengewehr schießend tätig ist. Ansonsten gibt es teilweise sogar richtige Ausschlusskriterien. Es ist, wie gesagt, 1,5 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg. Das ist eine etwas andere Zeit als heute. Das sollte man vielleicht dazu noch gesagt haben. Auch die Stellungen der Arbeitermilizen am Galgenberg unterliegen schließlich der militärischen Überlegenheit der Reichswehr. Es ist ein asymmetrischer Bürgerkrieg, der sich in Halle vollzieht. Die sogenannte Schlacht vom Galgenberg leitet letztlich auch die umfassendere Niederlage der Arbeitermilizen ein. Ja, die Episode, die sich hier abgespielt hatte mit diesen 20 Jugendlichen, die sich aufgeopfert haben, davon hatte ich schon berichtet. Wie ging es dann weiter? In der Innenstadt kam die Reichswehr nicht so gut voran. Innenstadt von Halle ist ja winkelig und so weiter. Da kommt man nicht so ohne weiteres voran. Aber sie hatten Panzerwagen. Also über kurz oder lang hätten sie natürlich diese Sache für sich entschieden. Es war klar, dass die Arbeiterwehren hier so stark waren, dass das praktisch eine Pattsituation war. Es kamen dann von der Reichsregierung einige Unterhändler, die haben dann diskutiert und gemacht und getan. Und dann wurde abgemacht, alle Gefangenen kommen raus. Es gibt kein juristisches Nachspiel für niemanden, wenn die Waffen jetzt niedergelegt werden und der Streik praktisch beendet wird. Man hat sich dann darauf geeinigt und mit den Gefangenen, das ging nicht so ganz glatt. Der Streik wurde noch bis zum 26. März durchgezogen, bis dann alle Gefangenen frei waren. Dann hat man aufgehört mit dem Streik. Die Waffen wurden dann aber abgegeben, weil es eh keinen Sinn mehr hatte. Was sollte man jetzt in Halle noch weiterkämpfen? Ringsherum war alles sozusagen schon erledigt. War auf verlorenen Posten im Grunde genommen. Aber natürlich eine Lehre aus dem Kapp-Putsch, man gibt seine Waffen nicht ab. Es sind zwar welche abgegeben worden, aber viele wurden auch versteckt. Und diese versteckten Waffen sind dann ein Jahr später bei dem März-Aktion bzw. dem Mitteldeutschen Aufstand nochmal zum Einsatz gekommen, wo ja Halle dann nochmal eine Rolle gespielt hat. Aber wie gesagt, die dramatischsten Tage des Bürgerkrieges hat diese Stadt im März 1920 erlebt. Wie war der Märzwind so stürmisch kalt, als wir am Galgenberg lagen? Maschinengewehre im blutigen Sand, die werden den Kommenden sagen: Noch sind wir da, noch können wir schießen, wir geben die Waffen nicht her. Wir werden weiterleben, unsere rote Fahne heben, Rotarmisten geben die Waffen nicht her. Das Lied »Schlacht am Galgenberg« ist eine heroisierende Darstellung der Kämpfe in Halle. Die DDR hat die Kämpfe der Arbeiterbewegung in der Weimarer Republik historisiert und darin letztlich vereinnahmt, indem sie alle Ereignisse von der Partei her und auf die Partei hinlaufend interpretiert hat. Aber die DDR-Geschichtspolitik ist auch ein Grund dafür, dass auch heute noch Spuren der Kämpfe gegen den Kapp-Putsch in Halle zu finden sind. So stößt man etwa auf dem hallischen Gertraudenfriedhof auf eine Gedenkanlage, in der auch an die Toten von 1920 erinnert wird. Ich wollte erstmal was sagen zur Gedenkstätte, wo wir hier stehen. Das ist natürlich keine Gedenkstätte aus dem Jahr 1920. Man hat die Toten am 29. März 1920 hier beerdigt. Das waren über 100 Zivilisten. Es sollen 30.000 Hallenser, Hallenserinnen den Trauerzug begleitet haben, also eine riesige Demonstration. Und am anderen Tag hat man dann 13 von den Soldaten hier bestattet, also nicht hier, sondern ein bisschen weiter weg, die da umgekommen waren. Beide Parteien haben ihre Toten im Sinne von, dass sie für die Freiheit und so weiter gefallen sind, bestattet. Gedenkstätte ist von den Nazis zerstört worden. Zu DDR-Zeiten hat man was anderes wieder aufgebaut. Und ihr habt sicherlich hier gesehen, dass was da steht, wann die Leute gestorben sind, bis weit in die 80er Jahre. Das ist typisch DDR-Friedhofsgeschichte sozusagen. Jeder Friedhof in der DDR hat den zentralen Punkt, wo die gefallenen Revolutionäre liegen. Meistens geht es immer 1918 los, wenn es da schon welche gibt. Und dann kommen alle anderen, werden da auch beerdigt, also dann die im Zweiten Weltkrieg umgekommen sind, KZ-Opfer und so weiter. Und dann die bewährten Parteiveteranen und Veteraninnen, also die in der SED dann gewesen sind. Die werden dann da, das ist dann der Ehrenhain, die werden dann da speziell bestattet. Könnt ihr in jedem ehemaligen DDR-Friedhof so sehen. Die Sinn ist klar, was wir vorhin auch schon mal angesprochen hatten, dass man sich da in diese Geschichte stellen will und eben auch, das eben auch damit dann dokumentiert, dass die bewährten Genossen eben in der gleichen historischen Ablauf sozusagen gestorben sind. Was gibt es noch zu sagen zum Kapp-Putsch vielleicht nochmal abschließend, dass hiermit natürlich dann nicht der Putsch alleine ist, sondern dann praktisch eine Polarisierung stattfindet. Das Bürgertum rutscht nach rechts, weil viele Leute, also es ist ja nicht so, dass der Streik von allen mitgemacht und gut gefunden wird. Streik bedeutet ja auch teilweise sehr harte Eingriffe in das alltägliche Leben, Wasserversorgung abgestellt, Gasversorgung und so weiter. Das finde ich alle besonders toll. Es gibt also auch Leute, total gegenteilige Meinung, also eine Radikalisierung nach rechts, auf der anderen Seite eine Radikalisierung nach links. Weil viele SPD-Leute sagen, was die USPD gemacht hat, ist eigentlich richtig. Und die Putschtruppen dann wieder einzusetzen gegen die Arbeiter, ist eine Schweinerei. Das heißt, die USPD und dann die KPD, das ist ja dann, die vereinen sich ja dann relativ bald, bekommt dann Schwung ab. Und in den Linken selber gibt es auch nochmal eine Radikalisierung. Es gibt zwei linksradikale Organisationen neben der USPD, das ist die FAUD, die Syndikalisten, die regional eine Rolle spielen, wie im Ruhrgebiet, wie in Erfurt und in Semmerda zum Beispiel. Und eben die KPD. Die KPD spaltet sich nach dem Kaputsch und da kommt halt die KAPD bei raus, die Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands, die erstmal größer ist als die KPD. Die KAPD hat das Programm bewaffneter Kampf, also sie wollen die Revolution im bewaffneten Kampf durchführen, sind auch keine Partei in dem Sinne, sondern eher eine Organisation. Sie finanzieren sich durch Banküberfälle und solche Sachen, machen Bombenattentate und sind also für die direkte Aktion da. Sind besonders stark hier auch im mitteldeutschen Gebiet. Karl Plättner ist zum Beispiel eine der führenden Persönlichkeiten. Ein anderer, den man vielleicht mal gehört hat, ist Max Hölz, aber Karl Plättner ist auf alle Fälle der Bedeutendere. Und die machen dann 1921 bei diesem mitteldeutschen Aufstand oder Märzaktion auch mit und gehen da praktisch in den Untergang, weil die Aktivisten, Aktivistinnen dann eins zu eins das umsetzen, was sie in ihrer Programmatik darstellen. Das ist also eine der Folgen dieses Kaputsches. Warum man heute noch daran erinnern sollte, das vielleicht auch noch erwähnt. Ich finde, dass das hier zum ersten Mal sozusagen die Aktionseinheit gegen den Faschismus darstellt, auch wenn die Akteure sich selber damals noch nicht als Faschisten bezeichnet haben. Aber es sind ja die gleichen Leute, die gleichen Ziele, Militärdiktatur und die Abschaffung dieser demokratischen Errungenschaften. Und deswegen ist das ein starker historischer Impuls, an dem ich zumindest in der Zeit meiner politischen Tätigkeit, also was den Antifaschismus angeht, immer wieder anknüpfe, zusammenstehen gegen die Faschisten und nicht auf die Unterschiede, sondern eher auf das Vereinende achten. Bürgerliche Philosophie beschreibt sich seit dem 18. Jahrhundert als Aufklärung. So wie das Licht die Gegenstände reflektiert, gebrochen ins Auge fällt und dadurch die Menschen sehend macht, sollte Aufklärung Licht ins Dunkel bringen. Mit dem Ideal des Lichts war dabei ein emphatischer Anspruch auf menschliche Emanzipation und Befreiung verbunden. Mithilfe von selbstständiger Erkenntnis und Selbsterkenntnis sollte keine irdische Instanz mehr existieren dürfen, die nicht vor dem Richterstuhl der Vernunft bestehen könne. Dieses Ideal konnte die Aufklärung nicht einlösen, weil sie nicht dazu in der Lage war, ihre Voraussetzungen einzuholen. Der Richtspruch der Vernunft ist dahingehend tatsächlich in der Sphäre des Rechts befangen, als dass er der Rationalität des Citoyen entspricht, der seine materiellen Voraussetzungen permanent von sich abspaltet, um sich als souverän behaupten zu können. Während im gleißenden Licht der bürgerlichen Universalität das Gesetz der Gleichheit gilt, bleibt im Dunkeln, was die gesellschaftliche Grundlage aller bisherigen Kulturleistung ist, Ausbeutung und Herrschaft. Die Enteignung von den Bedingungen, über das eigene Leben bestimmen zu können, Privateigentum, und die gewaltmäßige Sicherung dieses Zustandes, die sich bis in die Subjekte hinein verlagert hat, Staat, haben das 20. Jahrhundert entgegen seinem Selbstverständnis zu einem Jahrhundert der Finsternis gemacht. Auch die historische Arbeiterbewegung, die sich ebenfalls die Lichtmetaphorik zu eigen machte, ihr Brüder zur Sonne zur Freiheit, konnte den katastrophischen Verlauf dieses Jahrhunderts nicht aufhalten. Ich erinnere mich noch sehr genau an das Internat des Gymnasiums in Nantes um 1920 herum. Ein etwas verrückter Wind, wie mir immer schien, wehte seit Kriegsende über dieser merkwürdigen Stadt. Damals waren diese Temperaturverhältnisse besonders stark spürbar und gewiss nicht ohne Einfluss auf den erstaunlichen Aufruhr, zu dem es in der internen Abteilung unter dem Bleidach kam. Jede Nacht Hexensabbat auf dem Dachboden, wohin sich die aus dem Schlafsaal entflohenen ängstlich, aber im Hochgefühl gegen Mitternacht bei völliger Dunkelheit aufmachten, nicht zu beschreibende Hemden schwenken, Ölsardinen als Festschmaus verspeisten und aus Übermut die Zisterne verschmutzten, aus der die Küchen versorgt wurden und dann darin badeten. Ein wahnsinniger Lärm von Fäusten, die auf Holzbeschläge einhämmerten. Ich habe ihn heute noch im Ohr, zog sich eines Nachts von 10 bis 4 Uhr morgens hin, während der Aufseher stieren Blickes und völlig übermüdet den Hauptgang wie ein Mondsüchtiger mit langen mechanischen Schritten auf und ab ging, und zwar mit einem verbissenen Grimm, für den es in der Welt der Erwachsenen kaum ein Beispiel gibt. Glassplitter eines Lampenzylinders im Bett des eben genannten, nicht ohne dass sich auch Petroleum auf das Bettzeug in Bitterkeit ergoss. Eine richtige Höllenmaschine im Papierkorb des Repetitors, der, vom Morgenwein gezähmt und vom Schlaf der Gerechten übermannt, in der Studierstube schnarchte, während der Tafellappen wie eine Fahne auf Halbmast aus seiner Rocktasche hing und der ganze Studiersaal aufrecht stehend die Internationale krönte. Eine radikale Kritik, welche Voraussetzung für eine Abschaffung von Staat und Privateigentum ist, muss sich im 21. Jahrhundert jener Geschichte widmen, die sich unter der Oberfläche der offiziellen Geschichtsschreibung vollzieht und dadurch dem Licht der reinen Vernunft entgeht. Der Geschichte der durch die Zivilisation entstellten menschlichen Triebe und Leidenschaften. Einen möglichen Ansatzpunkt findet diese Kritik, der kein Gegenstand so randständig und kein Gebiet zu trivial erscheinen kann, in der Sphäre der Kunstproduktion, die materialistisch zu durchdringen ist. In der modernen Kunst lässt sich die Verdunklung nachvollziehen, was Adorno gleichermaßen als Konstatierung wie als Forderung ausdrückt. Radikale Kunst heute heißt so viel wie finstere, von der Grundfarbe schwarz. Dort, wo die Kunst sich scheinbar am weitesten von der Wirklichkeit entfernt hat, in der höchsten Abstraktion, zeigt sie sich als konzentrierter Ausdruck des Äußersten und Finstersten der Realität, vor der sie bestehen muss. In den Bildern Malevichs und Soulages, die den Anspruch der Abbildung abgelegt haben, kommt der Fluchtpunkt zum Vorschein, den das Prinzip der Abstraktion in sich trägt. Sie sind höchstens noch Variationen von Schwarz. Mit Adorno ist am Anspruch der rettenden Aufhebung der Kunst festzuhalten, denn die schwarze Kunst trägt Züge, die, während sie ihr endgültiges, die geschichtliche Verzweiflung besiegelten. Soweit, wie es immer noch anders werden kann, mögen auch sie ephemer sein. Schwarz meint in diesem zweiten Zusammenhang die Verdunklung und Destruktion des Sinns sowohl im Kunstwerk selbst als auch in den Verstehens- und Aneignungsprozessen auf der Seite der Rezipienten. Schwarz als Metapher für Sinnentzug und Hermetik innerhalb der Kunst bezeichnet eine Leerstelle, eine Position des Werkes, das sich jeglicher Deutung entzieht. Zwischen Goethes Wilhelm Meister und Beckets Der Namenlose liegen Welten. Eine Voraussetzung dafür, dass es anders werden kann, ist, dass sich die verbliebenen Revolutionäre der Vergangenheit annehmen, um die historischen Bewegungstendenzen ins Bewusstsein zu holen. Auch wenn sich freilich aus der Geschichte keine Lehre ziehen lässt, mithilfe derer Befolgung ein zukünftiges Gelingen garantiert wäre. Der Surrealist Julian Gracq hat uns 1947 darauf hingewiesen, dass die Revolutionäre, fasziniert vom Gebrauch der Handwerkszeuge für eine tiefgründige Geschichtsauffassung, die das 19. Jahrhundert ihnen mit Marx hinterließ, zu oft zu ihrem Vorteil die empirische Kontrolle gewisser unmittelbarer Antriebskräfte der Geschichte vernachlässigten, die sich unglücklicherweise plötzlich, man denke nur an den Umsturz von 1933, als Explosivkräfte zu erkennen gaben. Was Grack mit diesen Antriebskräften meint, sind jene entstellten menschlichen Triebe und Leidenschaften, welche die Aufklärung von sich abgespalten hat und die, nachdem sie eine Weile unter der Oberfläche gegärt hatten, der Faschismus ohne Schwierigkeiten aufnehmen konnte. Es ist kein Zufall, dass die Nazis stets eine Faszination für die Farbe Schwarz und, damit verbunden, für die Symbole des Todes an den Tag legten. Der Todestrieb bürgerlicher Subjektivität transformiert sich in der Ideologie des Faschismus zur offenen Todesbejahung. Dass sich die Symbole des Todes kulturindustriell transformiert, heute höchster subkultureller Beliebtheit erfreuen, ist deshalb ernst zu nehmen. Es ist herauszufinden, welche Sehnsüchte dem zugrunde liegen und aus welchen Selbstverhältnissen diese entspringen. Nicht, um sie moralisch von einer Warte vermeintlicher Hochkultur aus zu verurteilen, aber auch nicht, um ohne Misstrauen der Faszination an ihrem Triebziel zuzustimmen. Aufklärung, der die Treue zu halten ist, durchbricht ihre Schranken, wenn sie sich ihrer dunklen Seite anzunehmen weiß, ohne ihr zu erliegen. Nach dem Selbstmord eines kokainsüchtigen Studienaufsehers erhängten sich der Repetitor und dessen Frau. Der Sohn eines reichen Gerbers, vom häufigen Besuch geschlossener Häuser völlig verdummt, weihte mich mit schweren Liedern in die Schönheiten von Rolla ein. Von der Schule Verwiesene ohrfeigten mit lauten Klatschen das Verwaltungspersonal ohne jede Hemmung auf den Gängen. Sonntags entliehen sich Interne mit Ausgang ohne große Formalitäten auf der Straße abgestellte Wagen und machten eine Landpartie. Andere mit lebenslänglichem Ausgangsverbot reisten mit einer Bahnsteigkarte in der Tasche während der Spaziergänge ab und wurden 200 Kilometer entfernt wieder aufgegriffen. Die Preisverteilung wurde zur Apotheose. Denn während sich die Besten der Schule zur üblichen Feierstunde im Grand Théâtre versammelt hatten, brachen geschickte Hände im offenen Kampf das Büro des Direktors auf, während Betten, die aus dem Schlafsaal im zweiten Stock stammten, dutzendweise zerschmettert auf dem Hofpflaster landeten. Diesmal bekamen das Direktorat schließlich doch Angst. Eine Zuwendung zu dieser unterirdisch verlaufenden Geschichte oder zu jenen unmittelbaren Antriebskräften führt uns zudem unweigerlich zu einer Betrachtung des Alltagslebens, in dem die Menschen voneinander getrennt sind und daher die gesellschaftliche Bedingtheit der individuellen Verzweiflung oftmals unerkannt bleibt. Das Alltagsleben hat keine Geschichte. Es sind die Zyklen und Rhythmen des Alltagslebens, unweigerlich verbunden mit der Lohnsklaverei oder der zwangsmäßigen Armutsverwaltung, die inmitten der Zentren des kapitalistischen Reichtums die Depression als eine Volkskrankheit erzeugen. Es sind die Trennungen des Alltagslebens, die es so erscheinen lassen, als wäre es doch nur eine flüchtige Bekannte oder ein entfernter Freund, und wieder mal jemand in der Psychiatrie gelandet ist. Immer noch das medizinische Pendant zum Gefängnis. Jemand, für den oder die man keine Verantwortung übernehmen muss oder kann. Wir stehen hilflos und machtlos vor der Verzweiflung der anderen, die uns in scheinbaren Ausnahmefällen nur unsere eigene Situation vor Augen führen. Sich mit diesen Mechanismen auseinanderzusetzen und sie theoretisch zu durchdringen, ist notwendig, ersetzt aber nicht die andere Notwendigkeit, in gegenseitiger Hilfe jene kollektive Aktion vorzubereiten, welche die Situation erzeugt, die jede Umkehr unmöglich macht. Contrairement spricht von der kindlichen Kehrseite der Dinge. Ich denke dabei an jene kurzhaarigen Studentinnen und die Gymnasiasten der russischen Tyrannei, die mit 18 Jahren gehängt, die unmittelbar und ganz selbstverständlich von der Schulbank weg zu Bombenlegern wurden und die, kurz gesagt, eine menschliche Bahn repräsentieren, wie sie geradliniger nicht denkbar ist. Die der völlig bedingungslosen Auflehnung. Den ganz unfreiwilligen Beweis hierfür, der darum noch mehr wiegt, liefert, trotz der dem Polizeimenschen eigenen Abgestumpftheit, eine Seite aus den Erinnerungen des Gendarmerie-Generals Gerassimow. Das Touristengasthaus im Wald, mit dem sich die Uchana um 1907 herum einen Augenblick lang beschäftigte, liegt weltverloren, von glitzernden Birken und Espen umgeben, mitten im dichten karelischen Wald und ist ein paradiesisches Phalanstère, in dem kaum der Schule erwachsene Studenten beisammen leben und für die dieses gemeinsame Leben offenbar weiterhin eine ideale Bruderschaft darstellt, einen natürlichen, auf der Schulbank geschlossenen Bund, deren Liebe der Dichtung, der Musik und den Picknicks am Ufer der Seen gilt, die aber jede Woche den Zug nach Petersburg nehmen, die Koffer obenhin voll mit Dynamit. Hoffen, mit Kunst, Spektakel, Revolution zur Verallgemeinerung der kollektiven Kritikerin beitragen zu können. Im März 2020 ist die 7. Ausgabe des Magazins Kunst, Spektakel und Revolution erschienen. Das Heft beschäftigt sich mit Dunkelheit und Schwarz in der Kultur. Es enthält 12 Texte und kann bezogen werden über spektakel.blogsport.de. This is a sad fucking song. We'll be lucky if I don't bust out crying. We'll be right back. isn't some kind of metaphor. Goddamn, this is real! Kunst, Spektakel und Revolution ist nicht nur der Name eines unregelmäßig erscheinenden Magazins, es ist auch der Titel einer Veranstaltungsreihe, die jährlich in Weimar stattfindet. Von April bis August werden in der ACC-Galerie Weimar 9 Veranstaltungen stattfinden, die sich mit radikaler Kunst und radikalen Linken in der Weimarer Republik auseinandersetzt. Eröffnungsvortrag ist am 16. April ab 20 Uhr mit Ralf Hoffrogge über Kommunismus als Massenbewegung in der Weimarer Republik. Pandemiebedingt werden zumindest die ersten dieser Veranstaltungen ins Internet ausweichen müssen. Alle Infos hierzu findet ihr unter spektakel.blogsport.de. Ihr hörtet hier eine Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Is this thing on? Can you hear me now? Mrs. America, and all the ships at sea, anyone within the sound of my voice, I've got 50,000 watts of power. Electricity. Can you hear me now? Out on Route 128, in the dark and lonely. I got my radio on. Can you hear me now? Can you hear me now? Welcome to my top 10. I'd like to thank our sponsor. But we haven't got a sponsor. Not if you were the last man on earth. She was prepared to prove it. This one goes out to a special girl. The last what leaves the transmitter, circles the globe in search of a listener. Can you hear me now? Broadcasting if there's no one there to receive. It's the end of radio. As we come to the close of our broadcast day, radio. Can you hear me now? Wutpilger Streifzüge. Ich hörte sagen. Fragmente aus Politik und Kultur.